Radio Victoria. Das war das Gastspiel am Samstag mit Country Music. Radio Victoria hören Sie wieder ab 0 Uhr mit dem Nachtstudio und ab 5.30 Uhr mit dem Auftakt. Redaktion, Musikzusammenstellung und am Mikrofon in den vergangenen beiden Stunden Walter Fuchs. Guten Abend. Genau 20 Uhr, hier ist Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Bedeckt Regen und Schnee bei 4 Grad, im Schwarzwald 0 Grad. Auflebender Wind, auch am Wochenende trüb, zeitweise Regen, auf jeden Fall keine Sonne. Menschen, Abenteuer. Jules Verne. Die fantastische Reise zu märchenhaften Gaumenfreuden in Baden-Baden-Sinsheim an der B3. Jules Verne. Hans-Peter, hast du den Verkäufer wegen unserer neuen Küche gefragt? Ja, Schatz. Und was hat er gesagt? Sonder Super Dauerdumping Extra Action Niedrigpreis und irgendwas von fast geschenkt. Und wie wird sie eingebaut? Hat er nicht gesagt. Manchen Möbelhäusern geht es nur um Sonderangebote. Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität und individuelle Beratung zu einem fairen Preis. Möbel vom Fachmann. Global Möbel Koch im Lotzbeckhof 8 in Lahr. Trinken ist gesund. Und was es alles zu trinken gibt, das auszusuchen macht Spaß. Zumindest beim Erlebnisgetränkemarkt Südlo in Malsch. Auf 400 Quadratmetern eine Riesenauswahl von allem, was zurzeit in Flaschen, Büchsen oder Tüten gefüllt ist. Und eine Riesenauswahl an exklusiven Getränkepräsenten in allen Preislagen. Getränke Südlo, Malsch-Posener Straße. Ihr Fachgeschäft mit der persönlichen Note. Bequeme Anfahrt, schnelle Bedienung, fachkundige Beratung. Kommen Sie zur Eröffnung des erweiterten Getränkemarktes am 27. und 28. Oktober zu zwei tollen Tagen für die ganze Familie. Ruger informiert. Ein Beitrag aus der Serie Ruger Regent auf der ganzen Linie Spitze. Hey, hallo Britta. Tolle Party. Ich war ja noch nie in deiner Wohnung. Kannst du dir das alles leisten? Aber klar, die Möbel sind von Ruger, sehen toll aus und der Preis stimmt. Oh nein, jetzt habe ich den Rotwein verschüttet. Macht nichts, denn die Möbel von Ruger sind auch pflegeleicht. Na, wie finde ich denn das? Ruger Regent, einfach spitze. Sie hörten einen Beitrag aus der Serie Alles Ruger. Ruger Regent und Ruger Domus, das Haus mit der exklusiven Wohnkultur an der B3 in Sinsheim bei Baden-Baden. Und jetzt neu bei Ruger Domus, eines der größten Hülster-Wohnstudios der Region. Jackie O. Secret. High Heels und andere Accessoires für Ihre speziellen Wünsche. Auch Studiomöbel sind bei uns ausgestellt. Jackie O. Die Boutique für das Besondere in Karlsruhe. Mattistraße 3, Nähe Bahnhof. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar. Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. das sollten auch Sie sich gönnen. Radio Ladies First und die DAK präsentieren die Aktion Stargas, Stars gegen Alkohol am Steuer. Hallo, hier ist Rudolf Schenker. Und Klaus Meine von den Scorpions. Als Party-Animals haben wir gerne das volle Brett. Das ist richtig, aber wenn Alkohol im Spiel ist, heißt bei uns Hände weg vom Steuer. Das gleiche kann ich euch auch empfehlen, denn ihr gefährdet nicht nur euch selbst, sondern andere auch. Also, guckt einen aus, der nüchtern bleibt und euch nach Hause fährt, dann habt ihr Party-Time ohne Ende. Alles klar? Und so muss es sein. Stargas, eine Aktion mit gesundem Menschenverstand. Mehr dazu bei der DAK und bei uns im Sender. An Rennstadt führt kein Weg vorbei. Orientteppiche bei Peter Renz. Als Riesenausstellung im großen Bärensaal. In Schramberg. Die Teppichschau der Sonderklasse vom 23. Oktober bis 2. November. Tag für Tag mit Peter Renz in Schramberg. Dort liegt Ihr neuer. In Schramberg. Ihr neuer, wunderschöner, riesengroßer, klitzekleiner, edelfeiner, rustikaler, knallig, bunter, seidig, matter Orientteppich, von dem Sie immer schon geträumt haben. Mit Peter Renz in Schramberg. Denn Peter Renz hat Orientteppiche für alle. Natürlich auch für Sie. An Renz dafür kein Weg vorbei. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Und heute, wie lange angekündigt, Radio Ladies First live unterwegs in Baden-Baden aus im Festzelt beim Oktoberfest. ganz oben in allen an. Freddie Mercury. So, alle nach schon mal den Weg zu uns hier sind, die grüßen wir jetzt mal schon. Wir sind in Bahn-Bahn-Bos, Ortsausgang Richtung Hauen-Eberstein. Das ist ausgeschildert. Rechts ab, dann den Weg hoch. Bitte parken auf der Landstraße. Oben sind alle Parkplätze schon belegt. Und hier im Zelt gibt es ja sämtliche Spezialitäten von Gyros, angefangen bis Warsteiner Bar und so weiter. Und das Zelt ist natürlich beheizt, ganz klar. Hey! Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn! Einfach gut! Absolut irre! Volle, volle, volle Kraft voraus! Yeah. Alright! Radio Ladies live unterwegs, heute mit Janitz von außen. Und zwar haben wir heute ein Heimspiel, heute sind wir mal in Bahn-Bahn bei uns zu Hause. Und jetzt steigt die erste Reggae-Session. Memories won't go. red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet head wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Wedding time! Oh, UB14 Spezial! Und alle Nachtschirmer draußen vom Radio, grüße ich hier von Baden-Baden aus! Stark, weiß ich, wie wir das machen. UB14, ein Hit nach dem anderen. So, jetzt wollen wir mal die erste Action starten hier. Achtung! Hier, Radio Ladies First, live unterwegs. Come on! for a chance just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes them want to lose themselves to the debonair. One hold me back, the simple fact is that I'm all bad and I'm always there. One sex that can't perplex me, now you know who's more. As if you didn't know before, I know what I want and I want it now. I want you and then I want a little more. Spezial 20:24 Uhr. Hallo Nacktschwärmer hier im Festel. Hallo Nacktschwärmer draußen. Hier ist die Party. Und hier ist DJ Bobo. 3, 2, 1, 5. Schon haben das rausgehört, hier ist schon Stimmung. Yeah. nochmal, lass uns ja was hören. Nochmal, hey! Drin bei den Top 100, der DJ Bobo, 20:29. Verkehrsmäßig gibst du das Einzige zu sagen, starker Verkehr Richtung Baden-Baden aus. Getting cold. Hathaway live. Ist gar nicht mehr wegzudenken, unser Hathaway. So, dann schon alle, die auf dem Weg zu uns hier sind, am Bahnbahn los. Bitte auf der Landstraße parken, Richtung Hauen-Eberstein. Oben sind alle Parkplätze belegt. Jeder kommt rein hier ins Zelt. Wir müssen ein bisschen deinen Fußweg in Kauf nehmen. Super stark, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Natürlich grüße alle Freunde hier von El Bandi. Absolute Aufsteiger nach Schwemmer, Gomez Patcher Boys. Herzlich willkommen hier, strömen Sie in Strömen rein. Hier nach Bad Maas, los ins Festel. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Und jetzt die Hände nach oben, hip hip hooray, come on, hi. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Pipoé, das ist das Thema. Genau, heute hier in Bahn Ost. Radio Lasers live unterwegs. Und alle, die auf dem Weg sind zu uns hier, für einen kleinen Tipp, wer Bahn nicht rausfahren will, kann auch die Raststätte Bahn nehmen. Da kommt er auch hierher. Auf jeden Fall Bahn Ost Richtung Hauen-Eberstein. Dann nach circa 400-500 Metern rechts dran. Dabei habe ich noch gar nicht richtig angefangen hier. Ganz klar, hip hip hooray! Happy Nachtschwärmer! So, bestimmt. Natürlich haben wir noch Heavy, Techno, Deutsche Welle und so weiter, aber jetzt haben wir das hier. One, two! Jetzt brauche ich die Fischerchöre. We'll be right back. baby, give it up. 20:45 Uhr bei Radio Lady Fest live unterwegs mit Charles Wittaus heute in Baden-Baden aus. Und da habe ich immer so eine Stimmungsleute, die bringe ich immer. Hier ist sie. Da wollen wir mal testen, was hier los ist. Hey, sing a song. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Und jetzt alles. Hey. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radha. Super. Your hands lay down on the pleasing sands, whatever else your faith demands. From Bombay to Rajasthan, Nitai go, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Yeah. People put Kunkun in their hair. At the westerners they stare. Hare, hare, hare. Ain't a tea lock on your brow. Nach, schwör mal, das muss doch besser werden hier im Zelt. Time to check your karma now. Hare, hare, hare. Ja! Absolute Spitze. Brown girl in the ring, tra la la la la. Brown girl in the ring. Schon mal draußen im Radioladen, dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlich willkommen hier und draußen. Start von M. Brown Girl in the Ring. Hier ist Radio Ladies Fest. Und jetzt kommt der nächste Song, dem gefällt einem gar nicht, aber das ist mir egal. Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. Charlie, come to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? What's going on? Just go ahead and one last

Cross tonight, Big Cross and Nachtschwärmer night. Here is Radio Ladies First. Und das ist Dr. Ober. Spezialist. 21:05 Uhr. Eigentlich habe ich immer noch richtig angefangen. Komm mal hier! Und nochmal herzlich willkommen hier im Festzelt. Veranstalter, Firma Werbung und Design und Bewirtung Clubhaus FV Baden-Oos. Und jetzt schlage ich zu.

Das ist alles nur geklaut. Mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Hä? Ganz schnell kommen die Prinzen, das ist alles nur geklaut. 21.13 Uhr auf der 100,4 und hier im Festzelt in Bambanos. I like the love and I like the peaceful. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, oh, oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Oh, oh, hard life. Kenny Loggins, und das ist ein kleiner Ausschnitt, was heute Abend noch alles hier laufen wird. Die Veranstaltung geht ja bis 1 Uhr aller Mindesten. Achtung, Achtung, Nachtschwärmer Spezial. Body Count. Body Count, Body Count, Body Count. Yeah, body motherfucker. Ernie C, and I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise.

bis 2023, bin mir sicher im ganzen Land, mach schon mal. Auf keiner öffentlichen Party herrscht um diese Zeit schon so viel Stimmung wie hier. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad treats, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. You chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Zwar nur unsere Live-Übertragung, aber hier im Zelt geht es nicht weiter. Alle, die zu uns kommen wollen, sind herzlich eingeladen. Baden-Baden-Ost, Richtung Hauneberstein rechts dran. Nichts zu übersehen beim Oktoberfest. Zelt ist beheizt. Zum Essen, zum Trinken ist genug hier. Und morgen Abend ab 20 Uhr heißt wieder Nachtschwärmer Spezial auf der 100,4. Nicht vergessen. Okay, eins und drehe ich noch ein, bevor wir hier weg sind. Carolina, wine your body, girl. Make the noise out of it for my dad. Oh, Carolina! war die Live-Übertragung. Radio Ladies First unterwegs aus Baden-Baden aus. Tschüss, nach Schwemmer am Radio. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. 21.30 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit Meldungen zur Verkehrslage. A8 Stuttgart-München zwischen Eichelberg und Mühlhausen, Nebel mit Sichtweiten unter 100 Meter. Die A8 Stuttgart-München ist zwischen Wendlingen und Kirchheim-Teck-Ost wegen Bauarbeiten bis Sonntag 9 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Umleitung Richtung München, ab Wendlingen über die U23 nach Kirchheim-Teck-Ost. Umleitung Richtung Stuttgart, ab Kirchheim-Teck-West über die U12 nach Wendlingen. B500 Baden-Baden-Freudenstadt zwischen Ruhestein und Kniebis, Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Österreich. Die Silvretta Hochalpenstraße ist ab Partenen wegen Lawinengefahr gesperrt. Bei Fahrten in höhere Bergregionen wird Winterausrüstung empfohlen. Radio Ladies First aus Baden-Baden.